In jüngster Zeit gab es in Pyongyang den Straßenstaffellauf und den 30-Kilometer-Lauf beim Sportturnier um den Preis Fackel von Bochonbo. Beim Straßenstaffellauf der Damen und Herren kamen die Aktiven des Sportclubs 25. April auf den Platz 1. Beim 30-Kilometer-Lauf der Damen und Herren triumphierten die Aktiven des Sportclubs 25. April in der Seniorenklasse und ein Langläufer des Sportclubs Pyongyang und eine Langläuferin des Sportclubs 25. April in der Juniorenklasse.